Sie sind Mitglied eines Buchclubs und wollen sich über die Möglichkeiten einer telefonischen Buchbestellung informieren. Sie rufen deshalb an. Guten Tag, verehrter Kunde. Sie sind mit dem automatischen Bestellservice des Buchclubs Bartels verbunden. Für Ihre Bestellung drücken Sie bitte Taste 5 Ihres Telefons. Geben Sie jetzt Ihre Mitgliedsnummer ein. Nach dem Tonzeichen erfolgt die Eingabe der Bestellnummer und der Anzahl der gewünschten Artikel. Fertig! Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie Ihre Bücher gleich am nächsten Tag. In Ausnahmefällen spätestens am übernächsten Tag. Sie erreichen uns persönlich montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr unter der Rufnummer 0180 5 41 52 33 oder in einer der vielen Clubfilialen in Ihrer Stadt. Sie hören jetzt den Text noch einmal.